Im Dorf herrschte großer Trubel. Zahllose Menschen drängten sich ausgelassen auf den Straßen und in den Tavernen war kaum noch ein Platz zu finden. Barbys geborene Ken trennten sich von den Kummermeyers und von Senor Galenas, weil sie ihre eigenen Wege gehen wollten. Sie hatten auch Hunger. Deshalb suchten sie eine abseits liegende Taverne auf, in der es etwas ruhiger war. Guten Abend. Aber das kann doch nicht sein! Moment, ich habe nicht gesagt, dass du etwas damit zu tun hast. Also beruhig dich bitte, ja? Aber wie kann denn das sein? Ich meine, wie kommt ein Originaletikett an ein gefälschtes Shirt? Ja, das kommt leider immer wieder vor. Gerade zu den Zeiten der Welt- und Europameisterschaften. Denn vor und während dieser sportlichen Großereignisse geht es doch hoch her auf dem Lizenzmarkt. Klar. Natürlich kann nicht jeder x-beliebige Mensch Trikots herstellen und das Logo des Weltfußballverbands draufdrucken. Das dürfen eben nur die Firmen, die von der FIFA das Recht erworben haben. Und das kostet wahrscheinlich viel Geld. Ergo sind Shirts von Markenherstellern mit dem offiziellen Logo der WM teurer als normale Trikots ohne Abzeichen. Ja, das ist vollkommen korrekt. Die FIFA ist stets darauf bedacht, dass ihre offiziellen Warnzeichen angemessen geschützt und durchgesetzt werden. Mhm. Wusstet ihr, dass es extra eine Art Katalog gibt, der die offiziellen Warnzeichen der FIFA zeigt?